dirren Schwunden, o Jugendzeit der Liebe Glück. Tag mir bringen. Mein Blick vermag es nicht zu sehen. Der Zukunftsschoß verbirgt sich mir. Was tut mir, ist mein Los bestimmt? Sie ist gleich, ja, ab weite ich des Todes. Ob nicht des Feindes Kugel trifft, ich weiß ja, alles kommt von Gott. Er lenkt das Gestern und das Heute, er sendet uns das Morgenrot, er sendet uns den Scheinen wir der Sonne Pracht. Wenn mich vielleicht schon wird umfangen, geheimnisvoll die letzte Nacht. Mein Werk, mein Name wird vergessen, im Winter wird der Rund des Dichters die Welt vergisst mich. Aber du, ja, du. Geliebtes Mädchen, du wirst nicht vergessen, o welche Seligkeit. Ein Strahl des Glücks nach dunklen Tagen. Ach, Olga, dich hab ich geliebt. Oh, komm zu mir, Geliebte du. Oh, komm zu mir, dein Bräutigam ruft, der Ort der holden Braut. Unfassbar sehr.